Erster Jahwe sagte zu Mose, zweiter befiehl den Israeliten, dass sie umkehren und ihr Lager bei Pihahiroth aufschlagen sollen, einem Ort zwischen Migdol und dem Meer, nahe bei Baal-Zephon. Dritter der Pharao wird dann denken, dass die Israeliten sich im Land verirrt haben und in der Wüste gefangen sind. Vierter, ich werde den Pharao stur machen, so dass er die Israeliten verfolgen wird, dadurch will ich meine Macht am Pharao und seinem ganzen Heer zeigen, damit die Ägypter erkennen, dass ich Jahwe bin, die Israeliten taten, was Jahwe gesagt hatte. Fünfter, als dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen war, änderten der Pharao und seine Beamten ihre Meinung über die Israeliten, denn sie sagten, was haben wir getan, dass wir die Israeliten gehen ließen, so dass sie uns nicht mehr dienen. 6. Deshalb ließ der Pharao seine Streitwagen vorbereiten und nahm seine Soldaten mit. Siebter, er nahm 600 ausgewählte Streitwagen und alle anderen Streitwagen Ägyptens mit, wobei auf jedem Wagen Kämpfer waren. Achter, Jahwe machte den Pharao, den König von Ägypten, stur, so dass er die Israeliten verfolgte, während diese bereit waren, weiterzuziehen. Neunter, die Ägypter verfolgten die Israeliten und holten sie ein, als diese am Meer bei Pihahiroth, nahe Baal-Zephon, lagerten, das ganze Heer des Pharao mit Pferden, Streitwagen und Reitern war dabei. Zehnter, als der Pharao näher kam, sahen die Israeliten, dass die Ägypter hinter ihnen her waren, deshalb bekamen sie große Angst und riefen Jahwe um Hilfe an. Elfter, sie sagten zu Mose, gab es in Ägypten keine Gräber, dass du uns hierher gebracht hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns aus Ägypten geführt? 12. Sie sagten, haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre besser für uns, den Ägyptern als Sklaven zu dienen, als in der Wüste zu sterben. 13. Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Bleibt stehen, dann werdet ihr sehen, wie Jahwe euch heute hilft, denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nie wiedersehen. 14. Jahwe wird für euch kämpfen, und ihr sollt ruhig sein. 15. Jahwe fragte Mose, warum rufst du mich um Hilfe an? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen sollen. 16. Hebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus, dann wird es sich teilen, so dass die Israeliten mitten durch das Meer gehen können, als ob es trockenes Land wäre. 17. Ich werde die Ägypter stur machen, so dass sie den Israeliten folgen werden, und ich werde meine Macht am Pharao und seinem ganzen Heer, an seinen Streitwagen und Reitern zeigen. 18. Dies geschieht, damit die Ägypter erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich meine Macht am Pharao und an seinem ganzen Heer, an seinen Streitwagen und Reitern zeige. 19. Der Engel Gottes, der vor den Israeliten herging, wechselte seine Position und stellte sich hinter sie, und auch die Wolkensäule, die vorne war, bewegte sich und stellte sich hinter sie. 20. Die Wolke kam zwischen die Lager der Ägypter und der Israeliten und machte die Nacht hell, so dass die beiden Gruppen die ganze Nacht nicht nah genug aneinander herankamen. 21. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und Jahwe ließ die ganze Nacht einen starken Ostwind wehen, der das Meer teilte und den Meeresboden trockenlegte. 22. Die Israeliten aber gingen mitten durch das Meer auf trockenem Boden, während das Wasser rechts und links von ihnen wie eine Mauer stand. 23. Die Ägypter verfolgten die Israeliten und folgten ihnen ins Meer, wobei alle Pferde, Streitwagen und Reiter des Pharao zwischen die Wassermassen gingen. 24. In der letzten Nachtwache schaute Jahwe aus der Feuer- und Wolkensäule auf das ägyptische Heer herab und stiftete Verwirrung unter ihnen. 25. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, so dass sie nur schwer vorankamen, und die Ägypter sagten, lasst uns vor den Israeliten fliehen, denn Jahwe kämpft für sie gegen uns. 26. Jahwe sagte zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter, ihre Streitwagen und Reiter zurückfließt. 27. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und am Morgen floss das Meer in sein Bett zurück, während die Ägypter ihm entgegenflohen, denn Jahwe trieb sie mitten ins Meer. 28. Das Wasser floss wieder zusammen und bedeckte die Streitwagen und Reiter, also das ganze Heer des Pharao, das ihnen ins Meer gefolgt war, so dass kein einziger von ihnen überlebte. 29. Die Israeliten aber gingen durch das Meer auf trockenem Boden, während das Wasser rechts und links von ihnen wie eine Mauer stand. 30. An diesem Tag rettete Jahwe die Israeliten vor den Ägyptern, und die Israeliten sahen die toten Ägypter am Meeresufer liegen. 31. Die Israeliten erkannten die große Tat, die Jahwe an den Ägyptern vollbracht hatte, Deshalb fürchtete das Volk Jahwe und glaubte an ihn und seinen Diener Mose.